Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 562 an Schiller. Mit vielem Vergnügen vernehm ich, dass Sie angekommen sind und wünsche zu erfahren, wie Sie Ihren heutigen Tag eingeteilt haben. Möchten Sie den Mittag mit mir essen, so sollen Sie schönstens willkommen sein. Ich befinde mich nicht ganz wohl, so daß ich nicht ausgehen mag, da wir diese Tage gute Gesundheit und Stimmung nötig haben. Grüßen Sie Ihre liebe Frau, der ich mich sehr freue, Sie bald wieder zu sehen. Weimar am 5. Januar 1799. G.